Sie sterben hier wie die Fliegen. Jeden Tag werden es mehr. Und was unternimmt die Regierung? Gar nicht. Sie lässt uns nur im Stich. Ja, ich würde gerne wissen, wie lange wir noch auf dem Schiff bleiben müssen. Etwa bis wir alle infiziert sind. Schlimm genug, dass wir nach der Zeit der Reifen tanzen und die Drecksarbeit für sie erledigen müssen. Jetzt sollen wir diesen Hampelmännern auch noch das Sterben abnehmen. Es reicht, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Jetzt die Flucht, wir wehren uns. Ja.